Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldenen Zeiten Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und heute möchte ich ein wundervolles Interview mit dir teilen, und zwar mit dem lieben Miguel. Miguel ist selbst auch Coach, Host vom Emotional Fitness Podcast und einfach mega der Experte, was emotionale Fitness angeht. Und ich habe mit ihm heute über das Thema Erwartungen gesprochen und Regeln, die wir uns selbst auferlegen und wie das manchmal dazu führen kann, dass wir nicht glücklich werden und irgendwie gar nicht so richtig wissen, wer wir eigentlich sind und was wir wollen und so weiter. Es sind super spannende Themen, ganz, ganz großartige Impulse, die er geteilt hat. Und am Ende bekommst du eine Lego-Bauanleitung sozusagen dazu mit an die Hand, wie du es schaffst, neue Standards für dein Leben zu erschaffen, dir neue Standards zu setzen, welche Schritte du dafür gehen darfst, um dein Leben einfach ein bisschen besser zu machen, ein bisschen glücklicher zu sein. Und genau, jetzt möchte ich dich gar nicht mehr so lange auf die Folter spannen, sondern dich direkt in das Interview entlassen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Gib mir im Anschluss super gerne Feedback und yes, viel Spaß. Okay, lass uns starten. Hallo Miguel, schön, dass du da bist. Hi. Danke, dass ich da sein darf. Ja, mega cool, dass das geklappt hat, und ich freue mich total auf das Gespräch mit dir über emotionale Fitness, Erwartungen und was da alles noch kommt an Themen. Und ich mache das immer so bei meinen Interviews, ich stelle mal ganz gerne 3 kleine oder vielleicht auch größere Fragen zu Beginn, damit der Zuhörer den Interviewgast so ein bisschen kennenlernt. Und das würde ich jetzt auch gerne bei dir machen. Und da lautet die erste Frage: Was sind denn deine 3 wichtigsten Werte? Kannst einfach ganz spontan drauf antworten. So geil. Das beantworte ich sofort. Ich hab mich natürlich, weil ich selber auch einen Podcast habe, der Emotional Fitness Podcast, habe ich mich auch vorbereitet, was auf jedes Gespräch so wird es geht. Und da habe ich Podcast von dir und David Ziegler gehört und hast die Frage auch cool gestellt. Aha, ja, sehr gut. Mega geil. Und also ich fand auch richtig geil, wie du die Fragen am Anfang gestellt hast, und einfach mega cool, du gehst da mit Herz ran, das sehe ich, und das wollte ich einfach kurz acknowledgen bei dir. Und ja, bei mir, meine höchsten Werte, gerne, meine höchsten Werte sind auf jeden Fall Authentizität, wirklich, zu dem stehen, was meine Wahrheit ist und auch meine Wahrheit kennen, weil ich lange auch Probleme hatte, so, sag ich mal, meine Grenzen aufzuzeigen und so. Und da musste ich, das war halt auch ein Großteil meiner Reise, sag ich mal. Ja. Und generell auch in einer guten Emotion zu sein. Man könnte sagen, nach Tony Robbins Sprache, in Beautiful State, einfach dass ich mich erfüllt fühle und in meiner Mitte bin, mich geerdet fühle, so, dass ich mich gefestigt fühle, und also das gehört aber auch fast mit zur Authentizität, und das Wichtigste ist auch, das ist auch in keiner Reihenfolge, aber das mit das Wichtigste ist auch, dass ich Leuten gebe. Das ist eine Sache, die habe ich zuletzt in mir noch mehr eingebaut, sage ich mal, weil ich früher jemand war, der war echt undankbar und hat nur genommen. Natürlich ist es normal als Kind und sowas, aber weil die Eltern, natürlich hat man als Kind nicht so viel, und die Eltern müssen einen alles geben, Essen, Haus über den Kopf und all das. Und da kann ich auch später von mir aus nochmal drauf kommen, aber ich war extrem undankbar, und ich habe jetzt zuletzt halt mehr gemerkt, dass es so ein geiles Gefühl ist, wenn man an Leute gibt. Und deswegen ist das auch seit neuestem einer meiner höchsten Werte, dass ich mit meinem Podcast, mit dem, was ich auch sonst noch anbiete in meinen Coachings und auch generell in meinem Alltag, so viel Liebe schenke, wie ich nur kann. Also das sind so meine höchsten Werte. Authentizität, würde ich also sagen. Dann als zweites mich emotional geerdet fühlen, und dann als drittes geben oder dienen oder helfen, wie auch immer man es nennen will. Ja, sehr, sehr schön. Nächste Frage: Was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen? Du kennst die Fragen jetzt schon, aber ich sage sie trotzdem nochmal. Ja, ich hatte die fast vergessen. Ah, okay. Das ist gut, wenn du spontan drauf antwortest. Hatte sie auch nicht beantwortet. Ja, ist spontan. Ich hatte sie auch nicht beantwortet. Ich habe nur zugehört. Was darf nicht fehlen? Mein Spaziergang. Also, sehr schön. Morgens das Erste, was ich mache, ich trinke was, 500 Milliliter Wasser, und dann gehe ich spazieren. Und auf dem Spaziergang da erde ich mich einfach. Ich gehe 15 Minuten spazieren draußen um den Block da ist so ein bisschen Natur, so ein bisschen Wald, und dann gehe ich halt so immer in mich rein, fühle mein Herz rein und schaue, was mein Herz heute will, was ich heute kreieren möchte. Und ohne das würde ich mich nicht für den Tag ausrichten, und da würde ich mich einfach, ja, das darf einfach nicht fehlen, auf keinen Fall. Ja, voll schön. Okay, und dritte und letzte Frage, die ist jetzt vielleicht ein bisschen länger, oder die Antwort darauf, was war in deinem Leben eine sehr große Herausforderung, aus der du ganz viel mitnehmen konntest? Also versuch dir da mal wirklich eine Sache rauszusuchen. Ja. Gab es bestimmt mehrere, aber so eine ganz prägnante Erfahrung, und vor allem, welches Learning konntest du daraus ziehen? Können wir weitermachen nach der Werbepause? Du hast alle Zeit der Welt. Überleg in Ruhe. Also, meinst du eher einen Moment oder generell so einfach generell eine Haut? Es kann auch eine Lebensphase gewesen sein, ein bestimmtes Ereignis, irgendwas, was dich sehr geprägt hat, was eben eine große Herausforderung für dich war, irgendwann in deiner Vergangenheit. Okay. Und mir geht es auch hauptsächlich darum, was du daraus mitgenommen hast. Dann fällt mir dazu ein, ich merke schon, wie das hochkommt. Ich habe ein Auslandsjahr gemacht in den USA. Da war ich in North Carolina, und ich bin da hingegangen als Stipendiat. Ich war sozusagen Botschafter, Politiker für die Jugend. Ich war dann da in der Highschool und sowas, und ich wollte da Basketball mehr kennenlernen, den Wettbewerb kennenlernen auch, weil ich dachte, das wäre meine Bestimmung. Und das war das, was ich immer finden wollte. Aber dann habe ich immer mehr gemerkt, nach Challenges mit Basketball, ich bin nicht ins Team gekommen, ich habe mich verletzt, dreimal am selben Knöchel. Und da ist mir einfach mehr und mehr aufgefallen, dass dass Basketball nicht das Richtige für mich ist. Und das war so mit die größte Herausforderung meines Lebens. Da habe ich auch gelernt, dass ich mehr dankbar sein muss und mehr geben muss. Mehr geben muss ist natürlich immer Ansichtssache, aber für mich ist es ein Muss, weil es mich einfach gut fühlen lässt, weil ich weiß, dass es das Richtige ist. Aber das Größte, was ich da aus dem Jahr wirklich mitgenommen habe, ist, dass ich wirklich sein darf, was ich will. Weil ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich muss meine Berufung finden, um glücklich zu sein. Ich muss Basketballprofi werden, um irgendwie ein Leben zu haben, was irgendwas wert ist und all das. Aber in der Zeit habe ich dann an einem Tag gemerkt, wo ich richtig verzweifelt war, dass ich davon loslassen darf. Ich muss kein Profi werden im Basketball, nichts. Und da war dann ein Abend, wo ich dann einfach gemerkt habe, hey, egal was passiert, egal ob ich jetzt Basketballprofi werde oder nicht, ich werde meinen Weg finden. So, da kam einfach dieses Vertrauen hoch. Und das ist das, was ich aus diesem Jahr vor allem mitgenommen habe. Vertrauen, an das ich mich auch immer wieder erinnern musste. Vertrauen, dass egal was mir auf dem Weg gegeben wird, egal was für Herausforderungen ich habe, mein Herz, das Schicksal würde mir niemals Herausforderungen geben, die ich nicht meistern kann. Und das ist das, der Gedanke damals war aber eher so, meine Eltern würden mich bei allem supporten. Weil meine Eltern wussten, ich habe Basketball geliebt, das war mein Leben. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich hatte ein paar Freunde, ja, aber mit dem habe ich auch voll wenig gemacht. Und da habe ich dann einfach so gemerkt, dass meine Eltern, egal was ich machen würde, egal ob ich jetzt Basketballprofi wäre oder nicht, ich darf machen, was ich will. So, und da muss ich mich auch nicht fertig machen, nur weil ich jetzt doch nicht das geschafft habe, was mein Traum war oder was ich dachte, was mein Traum war. Das war die prägendste Phase in meinem Leben, würde ich sagen. Ja, das war das. Ja, Mega gut. Und vor allem hast du mit der Antwort schon die perfekte Überleitung gegeben, denn du hast ja beschrieben, wie du Erwartungen an dich selbst hattest in dieser Zeit, als du im Ausland warst. Also du meintest, okay, ich dachte, ich muss meine Berufung finden, um glücklich zu sein. Ich dachte, ich muss Basketballprofi werden, um glücklich zu sein. Und was du noch alles gesagt hast. Und da sind wir genau bei diesem Thema, Erwartungen an sich selbst zu stellen, die teilweise fast unmöglich sind zu erreichen, beziehungsweise selbst wenn man das erreicht, ist das meiner Meinung nach noch keine Garantie dafür, dass man wirklich glücklich ist, beziehungsweise was auch immer man sich davon erhofft, wenn man sagt, ja, wenn ich erstmal meine Berufung gefunden habe oder wenn ich erstmal mit der Schule fertig bin, wenn ich erstmal das Studium abgeschlossen habe, wenn ich erstmal ein Haus und 3 Kinder und einen Hund habe, wenn ich erstmal, also immer so dieser Satzanfang und dann was danach kommt, all das ist ja keine Garantie dafür, dass man glücklich ist, zufrieden mit seinem Leben und so weiter. Ja. Ja, das ist genau das, das ist mir auch mehr und mehr klar geworden. Vor allem zuletzt hatte ich einen richtigen Wake-up-Call, was das angeht, so ein Spiritual Awakening. Nein, kein Spiritual Awakening, aber zuletzt hatte ich halt echt viele krasse Realisierungen und das war eine davon. Das war mir nicht so bewusst, aber ich habe wirklich, ich habe mit 11 angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, das hatte ich dir ja auch erzählt. Ja. Und eine Sache, die ich dann realisiert habe, war halt so, ja, ich muss meine Berufung finden, weil dann kann ich, wird Geld zu mir kommen, dann werden Mädchen zu mir kommen, dann wird das alles automatisch so kommen, wie ich will. So, das war so in dem ersten Buch, was ich gelesen habe. Und das stimmt auch. Nur ich habe, und das ist das Problem mit Erwartungen, ich habe eine emotionale Bindung daran gehabt, dass das passiert. Das heißt, ich habe gesagt, ich muss jetzt weil das Zentrum vom Buch war, finde deine Bestimmung, vor allem als Mann, und dann weißt du halt, wer du bist. Und dann hast du auch Selbstbewusstsein, dann werden die Sachen alle automatisch kommen. Und wie gesagt, das ist nicht falsch. Nur ich hab gesagt, ich muss erst das finden und dann kann ich glücklich sein. Aber es kann auch die Bestimmung von mir sein oder dem Zuhörer, wenn der jetzt, oder die Zuhörerin, wenn ihr jetzt gerade zuhört. Es kann auch die Bestimmung sein, dass man gerade einfach seinen Weg geht und vertraut. Also man muss nicht diese Erwartung an sich selbst haben, ich muss das erst finden und dann kann ich das machen. Wie du gerade gesagt hast, das ist halt so, eigentlich ist das Bullshit. Ja. Ja. Was denkst du, könnte die Alternative dafür sein? Also weil ich glaube, das machen wirklich sehr viele Menschen, genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses, ja, wenn erstmal das und das ist, wenn ich so und so alt bin, wenn das und das in meinem Leben passiert ist und dann malt man sich das irgendwie so aus und ich kenne das auch von mir selbst, zum Beispiel, ich sehne mich gerade absolut danach, dass die Schule vorbei ist, ich bin gerade in der 12. Klasse, mache nächstes Jahr mein Abi und ich wünsche mir einfach, dass es vorbei ist. Aber, also genau da ist jetzt meine Frage an dich. Was denkst du, könnte die Alternative für Erwartungen sein, die auch noch emotional gebunden sind? Weil das hast du ja gerade noch hinzugefügt, wenn an diese Erwartungen bestimmte Emotionen gebunden sind. Das ist das Ding. Die Alternative, da gibt es viele Alternativen tatsächlich. Und eine, die ich... ich ziehe einen Unterschied zwischen Erwartungen und Ansprüchen, die man an sich selbst hat. Eine Erwartung ist wie gesagt, da ist eine Emotion dran gebunden. Das heißt, meine Erwartung an mich selbst, was irgendwie voll bescheuert war, war eben das, was ich vorhin gesagt habe. Ich muss meine Bestimmung finden, damit ich glücklich bin oder was auch immer, mich erfolgreich fühle. Ja. Und das Ding ist, ich kann zwar einen Einfluss darauf nehmen, dass ich meine Bestimmung finde, aber ich habe da keine Kontrolle drüber. Weil die Natur von etwas finden ist eben, wenn du das so forcierst, dann fällt es eigentlich schwerer, weil du aus dem, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Mindfuck für manche, aber ich kam aus dem Mangel sozusagen. Also ich hab gesagt, ich habe das nicht, ich habe nicht meine Bestimmung und deswegen muss ich das erst finden, ich muss dieses Loch füllen. Aber da gibt's kein Loch, ich muss kein Loch füllen. Und worum es geht, ist, keine Erwartungen mehr zu haben, wo Emotionen angekoppelt sind, sondern alles daran, womit ich das ersetzt hätte jetzt, wäre alles daran zu setzen, dass ich meinem Herz folge und meine Bestimmung dann finde. So. Aber die Bestimmung muss dann nicht gefunden werden. So, es geht nur darum, sich auf das zu fokussieren, worüber man Einfluss hat. Das heißt, bei mir, dass ich Sachen ausprobiere, damit ich weiß, was ich liebe und was ich nicht liebe. Das heißt, Basketball vielleicht auch loszulassen, um zu schauen, wie das ist, wenn ich mal nicht Basketball spiele. Geht's mir dann gut? Geht's mir dann schlecht? Und das ist das Ding mit Erwartungen. Ich würde Erwartungen immer durch Intention ersetzen. Intention ist so ein Riesending bei mir. Das ist auch Teil meiner Morgenroutine, sage ich mal. Das mache ich bei den Spaziergängen, was ich vorhin erzählt habe. Ich setze mir die Intention, okay, ich folge heute meinem Herzen. Auch wenn das schmerzhaft ist, auch wenn es mir gerade Angst macht, ich folge dem, weil ich weiß, das ist das Richtige. Weil wenn ich weiß, wenn ich nicht meinem Herzen folge, dann wird es irgendwann wehtun. So. Und warum soll ich dann warten, bis es wehtut, wenn ich jetzt schon meinem Herzen folgen kann? So. Und das ist auch Teil der Realisierung, die ich zuletzt hatte in den letzten paar Wochen und Monaten. Einfach dem Herzen zu folgen. So. Und hätte mir das mal jemand gesagt, als ich 13 war, 14 war, wo ich mir unbedingt meine Stimmung finden wollte, auch mit 16, 17 noch, das wäre viel geiler gewesen. Also das ist das, womit ich das ersetzen würde. Mhm. Und ja, also statt Erwartungen, Intentionen haben. Und man kann das auch noch durch eine andere Sache ersetzen. Und zwar Wertschätzung. Mhm. Aber das ist noch was anderes. Das ist, also bei mir war jetzt die Erwartung im Großen, aber es geht auch Erwartung im Kleinen. Das heißt, wenn ich jetzt sage Wertschätzung statt Erwartung, dann meine ich, ich fällt kein gutes Beispiel ein. Wenn du, wenn der Bus zu spät kommt, dann kannst du die Erwartung haben, hey, der Bus sollte doch früh genug kommen, der sollte zu dieser Zeit kommen, weil sonst komme ich zu spät zur Schule, zu spät zur Arbeit, wo auch immer hin. Und dann kriege ich da Ärger oder was weiß ich, und dann bist du sauer. Du hattest eine Erwartung, da war eine Emotion dran gebunden, weil wenn du zu spät kommst, Erwartung, dann fühlst du dich schlecht, weil dann der Lehrer schnaut sich dann an oder sowas, oder dein Boss oder was weiß ich. Und statt die Erwartung zu haben, dass der Bus zu der Zeit kommen muss, kannst du wertschätzen, dass der Busfahrer vielleicht eine Haltestelle vorher jemanden reingelassen hat, der alt war, der sich nicht gut bewegen konnte und deswegen ist er ein bisschen länger stehen geblieben und kam dann zu spät, weil er nett war, nicht weil er ein Arschloch war. So, sorry, falls ich das nicht sagen darf, das Wort, aber das ist ja, uncensored hier, okay, gut. Also auch die Erwartung, einmal Erwartung mit den Intentionen auswechseln und Erwartung mit Wertschätzung auswechseln. Also das sind die zwei Sachen, die ich vor allem meinen Coaches sage und auch mir selbst sage, wenn ich mal wieder eine Erwartung an mich selbst habe, die ich nicht erfüllen kann. Ja, mega gut. Vielleicht kann man das sogar noch so ein bisschen verallgemeinern, indem man sagt, okay, Erwartungen sind eher etwas Negatives, weil eben diese Emotionen daran gebunden sind und man kann die ersetzen durch etwas Positives, indem man beispielsweise sagt, okay, ich bin aber dankbar dafür, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, so mache ich das nämlich auch genauso. Mhm. Ich bin zwar gerade noch in der Schule und das ist manchmal total nervig und manchmal habe ich absolut keinen Bock mehr und will alles hinschmeißen, aber ich bin dankbar dafür, dass ich gerade noch dieses System habe und so ein bisschen diesen geschützten Raum, der mir trotzdem noch viel Freizeit bietet. Also jetzt habe ich zum Beispiel mehr Freizeit, als hätte ich mich nach der 10. Klasse für eine Ausbildung oder so entschieden. Da hätte ich deutlich weniger Freizeit gehabt. Und das einfach immer zu drehen, also Erwartung eher was Negatives und das Drehen in was Positives. Das einfach nochmal so als Zusammenfassung von dem, was du gesagt hast. Mega, mega gut. Ja, und das ist auch lustig, dass du das gesagt hast jetzt mit dem System. Weil das ist eine Sache, ich habe dieses Jahr mein Abi gemacht. Ja. Yeah. Und nach dem Abi hatte ich jetzt so eine Zeit, wo ich halt erstmal nichts gemacht habe. Jetzt gerade mache ich ein FSJ, um Erfahrung zu sammeln, bla bla bla. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, dass in dieser Zeit, wo ich nichts zu tun hatte, habe ich an meinem Podcast gearbeitet, an meinen Coaching-Skills. Ich habe Leute weitergecoacht, einfach an dem, was ich liebe, gearbeitet. Und ich habe diese Realisierung gehabt, von der ich dir vorhin erzählt habe, mit dem Herzen und sowas. Und eine war auch, dass ich Erwartungen brauchte bisher. Ich brauchte bisher Erwartungen von irgendwo außen, von meinen Eltern, von der Schule, dass ich irgendwas mache. Und in der Zeit, wo ich jetzt aber nichts zu tun hatte, außer dem, was ich liebe, musste ich mir selbst Erwartungen setzen oder Ansprüche an mich setzen, eher gesagt, so dass ich auch Sachen am Tag schaffe, die ich eigentlich schaffen möchte. Das heißt, ich musste meine Intention richtig setzen und nicht meine Erwartung. Und dann habe ich manchmal Sachen nicht geschafft an dem Tag, weil ich so viel Zeit hatte und dachte, ja, dann habe ich halt Zeit. Ja. Und dann habe ich mich fertig dafür gemacht, dass ich es nicht geschafft habe. Das war dann eine Erwartung, keine Intention. Da ist dann auch, das fand ich dann auch witzig, diese Realisierung, die ich dann hatte, dass ich manchmal, dass man auch Erwartungen braucht. Und deswegen dachte ich mir dann so, okay, will ich jetzt eigentlich Coach sein? Weil weil im Angestelltenverhältnis ist es doch viel einfacher so. Dann kann ich doch, weiß nicht, dann sagen mir Leute, was ich zu tun habe, und dann mache ich das. So, weil ich bin jemand, ich rebelliere da eigentlich nicht, außer das ist jetzt wirklich eine Sache, die ist nicht Authentizität, höchster Wert. Außer es ist eine Sache, die nicht im Einklang mit mir ist, dann sage ich natürlich nein. Aber wenn jemand sagt, hey, Miguel, kannst du das mal machen? Mache ich das. Da ist vielleicht auch die Erwartung von der Person. Und das tut mir auch gut, wenn ich dann die Erwartung erfüllen kann. Aber ich sollte die nicht brauchen, denke ich. Ja. Und das war nochmal was Zusätzliches, was mir der Impuls, den du mir jetzt gegeben hast. Ja. Ja, voll gut. Vielleicht können wir da auch noch so ein bisschen hinkommen, also zu dem Thema Erwartungen im Allgemeinen, weil bis jetzt haben wir ja über Erwartungen gesprochen, an die wirklich Emotionen gebunden sind. Also nach dem Motto, nochmal als Beispiel für den Zuhörer, damit wir das gut auseinanderhalten können, eine Erwartung mit einer Emotion dran wäre, wenn ich mit der Schule fertig bin, dann fühle ich mich frei, dann bin ich glücklich, oder wenn ich dann das Studium abgeschlossen habe oder wenn ich den Job bekommen habe, dann bin ich endlich glücklich. Also dieses Wenn-Dann-Denken, das sind Emotionen, das sind Erwartungen, an die Emotionen gebunden sind. Und jetzt können wir ja mal über Erwartungen im Allgemeinen sprechen, denn du hast ja gerade schon gesagt, manchmal können die auch total gut und förderlich sein. Und vielleicht können wir dieses Wort Erwartung noch mit Ansprüche, was du ja auch schon mal gesagt hattest, ersetzen, damit man das noch besser auseinanderhalten kann. Was denkst du dazu? Also wie könnte man das für sich selbst nutzen? Wie kann man da auch die klare Abgrenzung schaffen? Also dass man nicht wieder in dieses Wenn-Dann-Denken reinkommt. Und wie kann das auch an einem Praxisbeispiel vielleicht aussehen? Genau. Praxisbeispiel muss ich mal schauen, ob jetzt das die universelle Kraft mir ein Beispiel gibt. Finde ich es auch nicht schlimm. Vielleicht fällt mir was ein. Die Unterscheidung, die ich treffe, ist, eine Erwartung kann erfüllt werden oder nicht. Ja. Wenn die Erwartung erfüllt wird, ist das selbstverständlich. Man wertschätzt das nicht, sondern man sagt, okay, der Bus ist jetzt pünktlich gekommen. Da freut man sich meistens nicht drüber, sondern man sagt, ja, so muss das sein. Hallo? Was willst du eigentlich? Und die Erwartung kann nicht erfüllt werden, aber dann sind wir sauer, traurig, dann sind wir verletzt oder machen uns Sorgen, was auch immer. Das heißt, Erwartungen sind eher negativ als positiv, was du auch vorher gesagt hast. Und das ist die wichtige Unterscheidung, finde ich, erstmal, dass Erwartungen, selbst wenn du die erfüllst, du freust dich da jetzt nicht drüber. Wohingegen bei Ansprüchen, was du gerade gesagt hast, bei Ansprüchen ist eigentlich genau das Gegenteil. Weil wenn du sie erfüllst, darfst du dich auch freuen. Du darfst sagen, okay, geil, ich bin stolz auf mich, weil ich habe jetzt meinen eigenen Anspruch an mich selbst erfüllt und dadurch bin ich jetzt ein bisschen mehr gewachsen. Es war zwar kurz schwer, aber ich habe jetzt zum Beispiel geschafft, mein Anspruch an mich selbst ist, bei mir zum Beispiel jetzt, die universelle Kraft hat mir ein Beispiel gegeben und mein Anspruch an mich ist, jeden Abend mich hinzusetzen und in meinen Journal zu schreiben. Und das mache ich schon seit 2-3 Jahren, aber manchmal passiert es mir, dass ich es einfach vergesse, weil ich später abends nach Hause kommen, nicht weil ich feiere oder so, sondern habe ich mit Freunden Risiko oder so gespielt oder was weiß ich. Und dann bin ich halt müde und denke so, okay, ich gehe direkt ins Bett. Aber mein Anspruch ist schon so lange drin und es ist schon meine Identität, dass ich letztens war das dann so, ich bin ins Bett gegangen und dachte so, kurz ans Journaling, als ich mich ins Bett gelegt habe, ich dachte dann so, ach fuck, ich muss noch journalen. Oh. Und dann dachte ich so, nee, mache ich nicht. Und dann war bei mir so ein Druck, wo ich so dachte, okay, also nicht Druck, sondern es war so eine Anspannung von, hey Miguel, das bist du doch gar nicht. Du willst, dein Anspruch an dich selbst ist, hey, du machst jetzt jeden Abend dieses Journal und schreibst da auf, wofür du dankbar bist und die Frage für den nächsten Tag. ist auch egal, was jetzt mit der Frage ist, auf jeden Fall dieses Journaling, weil das so ein kraftvolles Tool ist, kann ich nur jemandem ans Herz legen, wirklich, weil das einen einfach auffängt, es hält einem am Laufenden und sowas, aber es ist noch was anderes. Und das in dem Fall bei mir war es keine Erwartung, weil ich hätte mich auch einfach hinlegen können und dann wäre das halt, okay, ich habe jetzt einen Tag nicht gejournalt. Ich habe gestern zum Beispiel nicht gejournalt, aber ich habe mich dafür jetzt nicht fertig gemacht. Und das ist dieser Unterschied. Wenn man seine Ansprüche nicht erfüllt, macht man sich nicht fertig, sondern man sagt, hey, ich setze die Intention, da ist das Thema Intention wieder im Spiel, ich setze die Intention, weil ich es gestern nicht geschafft habe, heute werde ich wieder journalen, weil das ist mir wichtig, weil wenn ich, und so kann man auch Erwartungen zu Ansprüchen verwandeln, weil wenn ich nicht bei mir zum Beispiel journal, dann weiß ich, ich journal einen Tag nicht, dann journal ich am zweiten Tag nicht und dann fällt die Gewohnheit so langsam ab, aber ich weiß, was die Gewohnheit mir gibt. Sie gibt mir Auffang, sie gibt mir Klarheit darüber, was gerade wichtig ist, sie gibt mir so viel und dann erinnere ich mich daran und das hält mich bei meinem Anspruch. Das heißt auch zu sehen, welche positiven Sachen von diesen Ansprüchen kommen. Und das ist generell so eine Sache, wenn man Sachen verändern will, das ist nicht nur bei Ansprüchen von Erwartungen zu Ansprüchen so, sondern das ist generell so, wenn du irgendwas verändern willst, schau, okay, was ist daran, dieses schlechte Verhalten, schlecht in Anführungszeichen, das bringt mir gerade nichts, was ist daran schlecht an diesem Verhalten und was ist aber besser, wenn ich das Verhalten nicht mache, wenn ich was Neues mache. So, das ist generell dieses Spiel mit, was bringt mir das, was bringt mir das nicht? Dieses Pro und Contra und da auch wirklich in die Emotionen zu gehen. Das ist generell bei Veränderung, bei jeder Sache, die auch bei dir, Lena, bei mir, Lena, alles klar. Armes Vetter. Bei uns beiden, das ist generell so, wenn wir irgendwas verändert haben, wenn ich daran denke, ich habe mit Zucker Essen aufgehört, dann mache ich das, weil ich Nachteile damit verbinde, wirklich emotional, weil ich mich schlecht fühle. Ich merke, ich habe mehr negative Gedanken, wenn ich am Vortag Zucker zum Beispiel gegessen habe. Deswegen mache ich das nicht. Für mich ist das ein Grund, der ist stark genug. Für dich vielleicht nicht. So, das ist das mit der Veränderung, das ist nur was anderes. Aber das, ich hoffe, das habe ich jetzt gut auf den Punkt kriegen können mit den Erwartungen und Ansprüchen, dieser Unterschied. Den finde ich wirklich wichtig, dass dieses Erfüllen und Nicht-Erfüllen, da ist einfach echt ein Unterschied. Ja. Ja, da waren gerade so viele Sachen, so viele gute Sachen dabei. Ich weiß gar nicht, worauf ich zuerst eingehen soll. Vielleicht fange ich mal am Anfang an. Also ganz am Anfang hast du ja gesagt, okay, Erwartungen können erfüllt werden oder nicht erfüllt werden. Und vielleicht kann man da als erstes mal ansetzen, dass man sich überlegt, okay, wie möchte ich denn damit umgehen, wenn eine Erwartung erfüllt wird oder wenn sie nicht erfüllt wird? Möchte ich wirklich alles so für selbstverständlich nehmen, wie ich das momentan vielleicht noch tue? Bleiben wir mal bei dem Beispiel, wenn der Bus pünktlich kommt, möchte ich dann sagen, ja, das muss so sein? Oder möchte ich sagen, ey, mega cool, dass der Bus pünktlich gekommen ist? So. Und wenn der Bus nicht pünktlich gekommen ist, hattest du ja auch schon mal gesagt, okay, kann man sich überlegen, ja, vielleicht ist er nicht pünktlich gekommen, weil er eine alte Omi reingelassen hat und das eben ein bisschen länger gedauert hat oder so. Und es ist ja dann egal, ob das jetzt stimmt, ob das der wahre Grund war oder nicht. Es geht darum, welches Gefühl wir in uns reinlassen. Genau. Dadurch, dass wir das denken. Denn Gedanken lösen ja immer bestimmte Emotionen aus. Und wenn du dir denkst, ey, was für ein blöder Busfahrer, dass der so langsam war und jetzt zu spät gekommen ist oder was für eine blöde Baustelle, die hier in der Stadt ist und also wenn das der Grund war, weswegen der Bus zu spät gekommen ist oder was für ein blöder Tag und was für ein blödes Leben, so dann hast du ja ein schlechtes Gefühl, dann fühlst du dich ja nicht gut. Aber wenn du dir denkst, ey, vielleicht war das einfach nur, weil die Omi halt nicht so schnell war, ist doch nicht schlimm. Ich lasse mir dadurch jetzt nicht meinen Tag versauen. Dann hast du ein viel besseres Gefühl. Und darum geht es ja eigentlich. Genau. Und dann, was ich auch noch anmerken wollte, und ich weiß nicht, ob ich die anderen Sachen vielleicht sogar schon vergessen habe, aber das ist mir noch im Sinn geblieben. Und zwar, was du gesagt hast zum Thema, dass du für dich einen bestimmten Standard in deinem Leben hast. Also ich finde, dieses Wort fasst es ganz gut zusammen. Du hast den Standard, dass du jeden Tag in dein Journal schreibst. Und selbst wenn du das mal einen Tag nicht tust, ist da dieser Impuls aus dir heraus, weil du das möchtest, nicht von außen, weil du es musst, dass du das machen willst. Und wenn du es einen Tag nicht gemacht hast, dann machst du es am nächsten Tag erst recht, weil das eben dein Standard ist. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Gewohnheiten. Und damit meine ich jetzt nicht nur sowas wie, ich stehe jeden Morgen auf, meditiere 5 Minuten und dies und das, sondern ich meine auch Gewohnheiten. An alle meditieren. Damit meine ich auch Gewohnheiten im Sinne von Denkmuster. Wie reagiere ich auf bestimmte Situationen? Wie reagiere ich, wenn etwas nicht nach Plan läuft? Wie reagiere ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Wie reagiere ich, wenn ich gerade eine stressige Phase in meinem Leben habe und so weiter? Mhm. Das sind alles so, ja, Programmierungen, trifft es vielleicht noch besser als Gewohnheiten. Konditioniert. Ja. Genau, die man einfach so im Laufe des Lebens ansammelt und bei denen es halt, glaube ich, irgendwann schwer wird, die wieder zu verändern. Also je nachdem, wie oft man diesem Muster schon gefolgt ist. Beispielsweise, wenn man immer anfängt, Schokolade zu essen, wenn es gerade irgendwie stressig ist und man das, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre lang so gemacht hat, immer wenn eine stressige Phase war, Schokolade gegessen, dann wird es im 11. Jahr irgendwann schwer, das auf einmal zu verändern. Und deswegen trage ich meine Message halt vor allem an junge Menschen raus, eben, weil die noch flexibler sind und da kann man noch mehr verändern. Soll nicht heißen, dass man bei älteren Menschen nichts verändern kann, dass das überhaupt nicht. Mhm. Aber junge Menschen sind einfach meistens noch ein bisschen flexibler und da kann man noch mehr Stellschrauben drehen. Und jetzt aber wieder den Bogen zurück zum Thema Standards im Leben setzen. Was würdest du einer Person raten, die sich gerade so denkt, ja, klingt ja alles ganz cool, aber wie mache ich das denn jetzt mit den Standards? Wie finde ich denn meine Standards für mein Leben? Hast du da vielleicht so eine Anleitung? So, ich höre jetzt meine Lego-Anleitung raus. Für die, genau, Schritt 1, das und das, Schritt 2, das und das, Schritt 3, das und das. Ich will dir erstmal sagen, ich finde richtig geil, wie du zuhören kannst. Du hörst wirklich ins kleinste Detail zu und du hast jetzt das alles auseinandergenommen, was ich gesagt habe. Und ich labe manchmal sehr viel und manchmal auch noch um den heißen Brei herum. Und ich glaube, das habe ich gerade nicht so sehr gemacht, wie ich es manchmal noch tue. Das ist auch ein Standard in mir, den ich momentan ändere, dass ich mehr auf den Punkt komme. Aber mal ab davon, du hast richtig gut zugehört. Das wollte ich einfach mal als Kompliment machen. Du machst Dankeschön. Das super. Und das Thema Standard ist, boah, du hast da so viel angerissen in mir jetzt. Boah. Dieses Thema, es kommt wirklich auf deine Identität zurück. Mhm. Wer du sagst, der du bist. Weil das ist, ich weiß kaum, wo ich anfangen soll, weil das ist so ein Riesenthema. Aber die Identität, wenn ich mir einen neuen Standard setze, das war ja die Frage, wie setze ich mir einen neuen Standard, einen neuen Anspruch an mich selbst? Zum Beispiel einer, den ich zuletzt installiert habe, der mir gerade aus dem Stegreif einfällt, ist, dass ich morgens nicht beim Frühstücken ans Handy gehe. Und ich liebe, das ist eine Sache, die würde ich am liebsten jedem mitgeben, geh morgens nicht sofort an dein Handy, nimm dir Zeit für dich. Aber was ich mache, ist, ich habe in der Corona-Zeit angefangen, spazieren zu gehen, diese 15 Minuten, bevor ich die ganze Zeit rede. Und da habe ich mir die Denkgewohnheit eingebaut, halt diese Intentionen zu setzen, meinem Herz folgen, bla bla bla. Und dann komme ich zurück und ich lese ein Buch, auch eine Gewohnheit von mir, und dann frühstücke ich. Und manchmal, wenn ich dann frühstücke, ich tue meine Haferflocken in die Mikrowelle, 1,5 Minuten, und dann gehe ich manchmal Glas Wasser trinken bei uns am Tisch. Aber da ist auch mein Handy, was über die Nacht aufgeladen hat. Und manchmal gehe ich dann ans Handy. Und was heißt manchmal? Ich mache das nicht mehr. Und warum ich das nicht mehr mache, ist, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Und ich bin da sehr empfindlich, was das angeht. Das ist nicht bei jedem so. Aber ich merke, es tut mir nicht gut, weil ich dadurch irgendwie unklar werde. Ich bin so unfokussiert und dann kann ich den Rest des Tages irgendwie mich nicht ganz fokussieren. Deswegen lasse ich das bei mir. Das ist bei mir ein starker Grund, warum ich das ändere, warum ich meine Identität geändert habe im Prinzip. Weil wenn du deine Identität änderst, und ich sage auch jetzt gleich, was ich damit meine, mit der Identität ändern, dann, wenn du die Identität änderst, dann wirkt sich das auch auf deine Verhaltensweisen, auf deine Werte und auf dein Umfeld aus. Das heißt, ich ändere meine Identität. Was ich damit meine, ist, ich bin kurz davor, mir das Handy zu greifen von der Ladestation und das zu nehmen und zu schauen, hey, wer hat mir auf Instagram geschrieben? Hey, gibt's coole neue YouTube-Videos? Hey, gibt's das? Das ist manchmal passiert. Nicht immer, aber manchmal. Das war meine alte Gewohnheit. Aber in diesem Moment, wo ich das nehmen möchte, das Handy, erinnere ich mich, und das braucht wirklich viel Bewusstsein und Übung, erinnere ich mich daran, hey, ich habe meine Hand dann auf dem Handy und denke mir so, hey, ist das mein neues Ich oder mein altes Ich? Würde mein neues Ich das tun? Diese Frage, würde mein neues Ich das tun, die bringt mich dazu, zu der Version, die höher ist, die ich sein möchte. Weil eigentlich, wir wollen ja ständig wachsen, weil dann fühlen wir uns lebendig. Wachstum ist das, was uns lebendig hält. Deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung auch so geil, weil wir dann wachsen und dann fühlen wir uns lebendig. Das ist so eine grundlegende Sache. Und warum habe ich das jetzt gesagt? Ich habe das gesagt, weil... warum habe ich das jetzt gesagt mit dem lebendig? Was habe ich davor gesagt? Davor hast du darüber gesprochen, wie du dir diese Frage stellst, ist das gerade mein neues oder altes Ich, wenn du die Hand auf deinem Handy hast und wie du die Gewohnheit verändert hast. Das neue Ich ist ja das, wohin ich wachsen möchte. Das heißt, das lässt mich lebendig fühlen. Und wenn wir die ganze Zeit in unserem alten Ich bleiben und die ganze Zeit so bleiben, wie wir bisher waren, bleiben wir auch in unserer Komfortzone, weil wir immer wieder das Gleiche tun, immer wieder das Gleiche tun. Nur wenn du immer wieder das Gleiche tust, was du bisher getan hast, wirst du immer bekommen, was du immer bekommen hast. So, das ist grundsätzlich so. Hat schon Einstein gesagt. Bin ich Einstein? Und unser Gehirn, und einen Funfact, unser Gehirn will auch immer zu dem gehen, was es schon kennt, weil es am wenigsten Energie verbraucht. Unser Gehirn verbraucht 25% unserer Kalorien pro Tag. Und jetzt stell dir mal vor, woher wir kommen. Wir kommen aus der Steinzeit, wo nicht so viel Energie war, wo nicht wir in den Supermarkt gehen konnten und uns Süßigkeiten kaufen konnten oder Fastfood kaufen konnten, das uns unendlich Energie gibt. Sondern wir kommen von Zeiten, wo das eine rare Ressource war. Wir hatten nicht viel davon und deswegen mussten wir sparsam damit umgehen. Deswegen haben wir immer die gleichen Sachen gemacht. Weil unser Gehirn muss dann nicht immer wieder neue Bahnen legen, was noch mehr Energie verbraucht. So, das ist nur ein kleiner Funfact an der Seite. Deswegen machen wir immer das Gleiche. Und deswegen ist auch die stärkste Kraft in einem Menschen, immer wieder das zu tun, was im Einklang mit der eigenen Persönlichkeit ist. Wo wir sagen, ich bin so. Ich würde niemals rauchen, weil ich sage, ich bin nicht einer von denen. Ich bin kein Raucher. Aber Raucher sagen, ich bin Raucher. Das würden sie von sich sagen, weil sie das eben machen. Und so können unsere Gewohnheiten auch beeinflussen, wer wir sind, wie wir uns sehen. Weil wenn wir immer wieder was tun, haben wir Erfahrungen und diese Erfahrungen sagen wir dann, hey, ich habe das und das gemacht und deswegen bin ich so. Aber stimmt das wirklich? Ist das wirklich, wer wir am Kern sind? Das ist dann eine andere Frage. Also ich würde sagen, nein. Und deswegen finde ich, solche kleinen Entscheidungen entscheiden auch darüber, wer wir sind. Denn wenn ich jetzt ans Handy gehen würde, wäre ich wieder mein altes Ich und ich wäre wieder die Version, die abgelenkt ist. Und wenn ich abgelenkt bin, kann ich nicht diesen Podcast aufnehmen. Denn wäre ich heute Morgen direkt in mein Handy gegangen, hätte YouTube-Videos geschaut, wäre ich total abgelenkt und ich wäre gar nicht bei der Sache. Und ich wäre viel öfter hier abgeschwiffen und ich hätte gar keine Beispiele bekommen dafür, um die Sachen zu erklären. So. Ja. Und dann könnte ich nicht meine Bestimmung leben, dann würde ich mich unerfolgreich fühlen. Und all diese Sachen sehe ich und deswegen ändere ich meine Identität. Deswegen mache ich das morgens nicht. Also der größte Aspekt, um auf die Frage zurückzukommen, der größte Aspekt, wenn man seinen Standard ändern möchte, ist zu sehen, wie der alte Standard dir schadet. Das ist der größte Punkt. Das heißt, wie gesagt, mein Beispiel ist, mein neuer Standard ist, auch seit einiger Zeit erst, ich esse nichts Süßes mehr. Warum? Weil ich merke, wie es mir schadet. Ich merke, dadurch bin ich hibbeliger, dadurch bin ich impulsiver, dadurch, weiß ich nicht, da bin ich einfach auch aggressiver, sage ich mal. Also nicht so, ich hau jetzt auf den Tisch, sondern eher so, gereizter. Das heißt, wenn jemand irgendwas sagt, dann bin ich schnippischer. Und das mag ich alles nicht. Das ist nicht im Einklang mit mir selbst und es tut mir nicht gut und deswegen ändere ich das. Also das ist der größte Punkt. Wenn man die Standards ändern möchte, dann schau dir an, was sind deine Standards jetzt? Was tolerierst du jetzt gerade? Das ist die Frage, die du zum Beispiel stellen kannst. Was hast du gerade in deinem Leben? Was tolerierst du jetzt gerade? Und was willst du aber von deinem Leben? Und was muss dafür passieren? So, das sind eben das Ding, man muss sich auch die richtigen Fragen dann stellen, damit man sich in diese Richtung lenken kann, neue Standards zu setzen. Also das beantwortet hoffentlich deine Frage. Ja, sehr, sehr gut. Ich würde das total gerne noch ein bisschen weiterführen. Also Frage war ja, wie kann ich meinen Standard ändern, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, klingt cool, aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Also du hast gesagt, alte Identität hinterfragen und dass man sich überlegt, okay, wie schadet mir diese Identität? Ich würde dann das weiterführen, indem man sagt, okay, was soll denn meine neue Identität sein? Wie möchte ich mich denn fühlen? Für dein Beispiel wäre das, ich möchte mich klar fühlen, fokussiert, nicht abgelenkt. Und dann wäre die Frage, welchen Standard, also konkrete Dinge, brauche ich dafür? Das wäre dann in deinem Fall sowas wie, okay, ich gehe frühst nicht ans Handy, damit das dann Identität, damit ich mich klar und fokussiert fühle. Also ich finde, das ist eine perfekte Lego-Anleitung, oder? Was sagst du? Ich auch sagen. Schritt 1, alte Identität hinterfragen. Schritt 2, neue Identität erschaffen, sich überlegen. Und drittens, den Standard überlegen, was der die, zur neuen Identität passt. Ja, oder genau. Das was sind die alten Standards? Ja. Und wie muss ich die verändern? Weil wenn du okay, nur dann sagst, sind es 4 Schritte. Ja, genau, 4 Schritte. Passt ja auch. Unser Gehirn denkt zwar gerne in 3 Schritten, aber 4. Ja. Ja. Okay. Haben wir eine Anleitung? Können wir ein Lego-Haus bauen? Super. Ein Lego-Haus für neue Standards. Hast du früher auch Lego gespielt? Oder ganz spielst du kurz, Lego? Ganz kurz, glaube ich. Also so. Ich glaube, ich hatte doch. Jetzt erinnere ich mich, ich musste gerade ein bisschen, es hat gerade ein bisschen gerattert im Kopf. Ich hatte diese Lego-Duplo-Dinger, also die ganz großen. Für die Grobmotoriker. Genau. Ja, genau. Damit konnte man halt nicht so mega große Türme bauen, aber ja, es ist ein anderes Thema. Ja, ist ein anderes Thema. Genau. Hat mich jetzt interessiert. Ja, eigentlich wollte ich ja mit dir noch voll auf das Thema emotionale Fitness eingehen, aber ich glaube tatsächlich, das machen wir ein anderes Mal, weil ich finde das jetzt eigentlich rund. Also wir haben jetzt nur über Thema Erwartung gesprochen, aber ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir haben jetzt am Ende diese wundervolle Anleitung, die sich hoffentlich jeder Zuhörer notiert hat, erschaffen. Und ich finde, das ist gut. Also, das ist gut. Ja. Du hast Emotional Fitness aber auch schon angerissen. Ja, aber da können wir, glaube ich, noch mal viel mehr drüber sprechen. Ja, können wir. Ja, voll gut. Okay, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Ansonsten würde ich die Zuhörer aus der Folge entlassen. Möchtest du noch irgendwas mitteilen? Mach dich nicht fertig, nur weil du dich fertig gemacht hast. Also nur weil du deine Erwartung nicht erfüllt hast, mach dich nicht fertig. Und tausch diese Erwartung gegen Intention und Ansprüche an dich selbst an. Und dann wird es auch viel besser sein. Und eine Frage, die ich am Ende noch teilen möchte, ist im Prinzip, ja, obwohl, ich glaube, das machen wir lieber am nächsten Mal. Das machen wir lieber am nächsten Mal. Okay. Hebst du dir gut auf. Ich heb's mir auf. Die habe ich im Kopf. Okay. Vielen Dank, also das ist das auf jeden Fall. Es war mir ein, vielen Dank, dass du da warst hier im Podcast. Es war mir eine große Ehre, mit dir zu sprechen. War total schön. Danke. Ich fand es auch total schön. Du bist so eine gute Zuhörerin. Mach weiter, das ist voll geil. Dankeschön.